Unser erstes Geburtsgeschenk. Die Freiheit zu wählen. Mit dem Thema dieses Buches beschäftige ich mich bereits seit einem halben Jahrhundert und dies in vielen unterschiedlichen Kontexten auf der ganzen Welt. Wenn Sie mich nun fragen würden, welches Thema, welcher Punkt die größte Wirkung auf die Menschen zu haben scheint, welche Idee in der Seele am tiefsten widerhallt, welches Ideal, unabhängig von den Umständen, das Bedeutsamste, das Aktuellste, das in der Praxis Wichtigste war, würde ich ohne zu zögern und aus tiefstem Herzen antworten, dass wir die Freiheit haben, zu wählen. Abgesehen vom Leben selbst ist die Fähigkeit zu wählen das größte Geschenk, das uns gemacht wurde. Sie steht in krassem Gegensatz zu der Opfermentalität und der Kultur der Schuldzuweisungen, die in unserer heutigen Gesellschaft so verbreitet sind. Im Grunde sind wir ein Produkt unserer Entscheidungsfreiheit, nicht der Natur, unserer Gene oder der Kultur, Erziehung, Umfeld. Natürlich haben die Gene und die Kultur oft großen Einfluss, doch bestimmend sind sie nicht. Die Geschichte des freien Menschen wird nie vom Zufall geschrieben, sondern durch Entscheidungen. Seine Entscheidungen, sagte Dwight D. Eisenhower. Das Wesen des Menschseins liegt darin, dass wir unser eigenes Leben lenken können. Menschen agieren, Tiere und menschliche Roboter reagieren. Wir können Entscheidungen treffen, die auf unseren Werten beruhen. Dass sie die Richtung ihres Lebens selbst wählen können, ermöglicht ihnen, sich neu zu erfinden, ihre Zukunft zu verändern und viele Dinge stark zu beeinflussen. Dieses eine Geschenk versetzt uns in die Lage, alle anderen Geschenke zu benutzen und in unserem Leben immer höhere Ebenen zu erreichen. In all den Jahren, in denen ich vor den verschiedensten Gruppen gesprochen habe, kamen immer wieder Leute zu mir und baten mich: Erzählen Sie mir noch mehr über meine Freiheit zu wählen. Versichern Sie mir bitte noch einmal, dass ich einen großen Wert und ein hohes Potenzial habe, dass ich mich nicht mit anderen vergleichen muss. Viele sagten auch, meine Rede sei zwar interessant oder langweilig gewesen, der Punkt aber, der ihre Seele wirklich angesprochen und zum Schwingen gebracht habe, sei das innere Empfinden ihrer eigenen Freiheit zu wählen gewesen. Das war für sie so wunderbar, so belebend, dass sie gar nicht lange und eingehend genug darüber sinnieren konnten. Freiheit zu wählen bedeutet, dass wir eben nicht lediglich ein Produkt unserer Vergangenheit oder unserer Gene sind. Wir sind kein bloßes Produkt davon, wie andere uns behandeln. Sie beeinflussen uns natürlich, doch sie bestimmen uns nicht. Wir bestimmen uns vielmehr selbst durch unsere Entscheidungen. Auch wenn wir unsere Gegenwart der Vergangenheit geopfert haben, unsere Zukunft brauchen wir ihr nicht zu opfern. Während eines Freisemesters auf Hawaii machte ich eine wirklich profunde Erfahrung, die mein Leben veränderte und konzeptuell grundlegend für meine Arbeit an den sieben Wegen wurde. Eines Tages ging ich gemächlich durch die Buchreihen einer Bibliothek. Ich war in einer sehr nachdenklichen, meditativen Stimmung und nahm ein Buch aus dem Regal. Darin las ich drei Sätze, die mich bis ins Mark erschütterten. Zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. In diesem Raum hat der Mensch die Freiheit und die Fähigkeit, seine Reaktion zu wählen. In diesen Entscheidungen liegen unser Wachstum und unser Glück. Intellektuell hatte ich schon aus vielen Quellen erfahren, dass wir unsere Reaktion auf alles, was mit uns passiert, selbst wählen können. An jenem Tag aber, in dieser nachdenklichen Stimmung und der entspannten Atmosphäre, traf mich die Idee wie ein Blitz. Zwischen dem, was mit uns geschieht, und unserer Reaktion darauf, gibt es einen Raum. Inzwischen habe ich begriffen, dass die Größe dieses Raums vor allem von unserem genetischen oder biologischen Erbe, unserer Erziehung und unseren gegenwärtigen Lebensumständen abhängt. Bei Menschen, die mit bedingungsloser Liebe und viel Unterstützung und Förderung aufwachsen, kann dieser Raum sehr groß sein. Bei anderen kann er, bedingt durch genetische und Umwelteinflüsse, sehr klein sein. Der entscheidende Punkt aber ist, auch dann gibt es noch einen kleinen Raum. Und indem wir ihn nutzen, können wir ihn erweitern. Manche Menschen mit einem sehr großen Raum entscheiden sich unter widrigen Umständen dafür, sich zu beugen und verkleinern dadurch den Raum zwischen Reiz und Reaktion. Andere, bei denen dieser Raum sehr klein ist, können gegen den Strom schwimmen, gegen starke genetische, soziale und kulturelle Strömungen und stellen fest, dass ihre Freiheit größer wird, ihr Wachstum sich beschleunigt und ihr Glück sich vertieft. Erstere öffnen jenes wertvollste Geburtsgeschenk einfach nicht. Ihr Leben hängt allmählich immer stärker von den Umständen ab, immer weniger von ihren eigenen Entscheidungen. Letztere hingegen öffnen das Geschenk der Freiheit zu wählen, wenn auch vielleicht erst nach langem Bemühen, und entdecken so jene Kraft, die fast alle anderen Geburtsgeschenke erschließt. R.D. Lang, ein Außenseiter unter den Psychiatern, fing in den folgenden Sätzen etwas sehr Wichtiges ein. Unsere Fähigkeit zu Veränderungen wird erstickt, wenn wir nicht merken, dass wir diesen Raum haben. Selbstwahrnehmung ist nur uns Menschen eigen. Hören Sie das Zitat, denken Sie darüber nach und hören Sie es dann erneut. Die Spannbreite unseres Denkens und Handelns ist durch das begrenzt, was wir nicht bemerken. Und da wir nicht merken, dass wir es nicht bemerken, können wir nur wenig tun, um uns zu ändern, bis wir merken, wie stark die Tatsache, dass wir es nicht bemerken, unser Denken und Handeln formt. Wenn wir uns unserer Freiheit und Fähigkeit zu wählen bewusst werden, bestätigt uns das. Wir bekommen das Gefühl, viel mehr Möglichkeiten und Potenziale zu haben. Wir können es allerdings auch als bedrohlich und sogar beängstigend empfinden, weil wir plötzlich verantwortlich sind. Wenn wir uns nämlich selbst entscheiden können, wenn wir unsere Reaktion wählen können, können wir die Verantwortung nicht mehr abwälzen. Falls wir im Laufe der Jahre darin Zuflucht gesucht haben, unsere Situation und unsere Probleme vergangenen oder gegenwärtigen Umständen zuzuschreiben, ist die Vorstellung, diese Denkweise zu ändern, wirklich erschreckend. Es gibt nämlich keine Ausreden mehr. Was auch passiert ist, gegenwärtig passiert oder noch passieren wird. Zwischen diesen Dingen und unserer Reaktion darauf existiert ein Raum. Selbst wenn zwischen Reiz und Reaktion nur der Bruchteil einer Sekunde liegt, repräsentiert dieser Raum unsere Freiheit, unsere Reaktion auf jede Situation zu wählen. Natürlich gibt es auch Dinge, die sich unserer Entscheidung entziehen, zum Beispiel unsere genetische Ausstattung. Obwohl wir uns unsere Gene nicht aussuchen können, können wir aber entscheiden, wie wir auf sie reagieren. Wenn jemand die genetische Veranlagung zu einer bestimmten Krankheit hat, heißt das noch nicht, dass er sie auch bekommen wird. Er kann dieses Wissen und seine Willenskraft einsetzen, um sich gesund zu ernähren, auf körperliche Fitness zu achten und sich die neuesten Fortschritte in der Medizin zunutze zu machen und dadurch vielleicht der Krankheit entgehen, an der seine Vorfahren gelitten haben. Jene, die immer mehr innere Kraft und Freiheit zu wählen entwickeln, können außerdem dafür sorgen, dass wertlose Tendenzen nicht von den früheren Generationen an die folgenden, die eigenen Kinder und Enkel, weitergegeben werden. Vor kurzem hatte ich die Ehre, den Vaterschaftspreis der National Fatherhood Initiative zu bekommen. Ich war tief beeindruckt von der Dankesrede eines anderen, ebenfalls ausgezeichneten Vaters, der sagte, dieser Preis sei für ihn eine größere Ehre und wichtiger als alle anderen Preise, die er erhalten habe. Jene anderen Preise zeugten von seinem Erfolg im Beruf, doch den Vaterschaftspreis betrachtete er als einen viel größeren Indikator für Erfolg. Er setzte frei wiedergegeben hinzu, ich selbst habe meinen Vater nie gekannt. Mein Vater hat seinen Vater nie gekannt. Doch mein Sohn kennt seinen Vater. Das ist eine wirklich zutreffende Beschreibung für einen der wunderbarsten und kostbarsten Erfolge im Leben. Sie beweist wahre Größe und echten Erfolg. Noch wichtiger aber ist, dass dieser Mann viele spätere Generationen unendlich positiv beeinflussen wird. Auch im eigenen Unternehmen oder in der Organisation, für die man arbeitet, kann man die Weitergabe negativer Tendenzen unterbrechen. Sie haben einen furchtbaren Chef? Die Arbeitsbedingungen sind nicht nur unerfreulich, sondern auch ungerecht? Wenn Sie Ihre Freiheit zu wählen weise einsetzen, können Sie das ändern und Ihren Chef nachhaltig beeinflussen oder sich zumindest davor schützen, sich von den Schwächen anderer emotional vereinnahmen zu lassen. Denken Sie daran. Jedes Mal, wenn Ihr Gefühlsleben von den Schwächen eines anderen Menschen bestimmt wird, demotivieren Sie sich selbst und geben jenen Schwächen die Macht, Ihr Leben weiter durcheinander zu bringen. Auch so kann die Vergangenheit die Zukunft als Geisel nehmen. Die folgende wahre Geschichte zeigt, wie stark unsere Freiheit zu wählen sein kann. Ein mutiger, inspirierender Mann erzählt, wie er lernte, einen schlechten Chef zu beeinflussen und zu führen. Vor einigen Jahren kam ich als Personaldirektor in eine neue Firma. Ich hörte wahre Horrorgeschichten über meinen Chef und erlebte sogar selbst einmal mit, wie er einen Angestellten runterputzte. Damals schwor ich mir, dass ich nie seinen Zorn erregen würde. Und ich hielt meinen Schwur. Wenn ich ihm auf dem Flur begegnete, grüßte ich ihn höflich. Meine Berichte lagen immer pünktlich vor. Mittags gehörte ich nie zu den Letzten, die zum Essen gingen, so dass er mich nicht auffordern konnte, ihn zu begleiten. Und ich spielte nie Golf mit ihm, damit ich nicht in die Verlegenheit kommen konnte, ihn zu schlagen. Nach ein paar Wochen wurde mir klar, dass ich einfach feige war. Berufliche Angelegenheiten, über die ich nicht die geringste Kontrolle hatte, fraßen mich auf. Ich verschwendete wertvolle kreative Energie damit, über Lösungen für Probleme nachzugrübeln, die es noch gar nicht gab. Weil ich Angst hatte, tat ich nicht mein Bestes für die Firma. Ich war nicht jemand, der im Unternehmen Veränderungen vorantrieb. Die einzige Veränderung, die für mich vorstellbar war, war, das Unternehmen zu verlassen. Ich hatte sogar schon einen Termin für ein Vorstellungsgespräch. Doch dann schämte ich mich. Ich sagte den Termin ab und beschloss, mich 90 Tage lang auf jene Dinge zu konzentrieren, die ich wirklich beeinflussen konnte. Als erstes musste ich eine solide Beziehung zu meinem Chef aufbauen. Natürlich brauchten wir keine dicken Freunde zu werden, doch wir mussten kollegial miteinander umgehen. Als mein Chef wieder einmal in mein Büro kam, räusperte ich mich und sprach die Worte aus, die ich mir immer wieder vorgesagt hatte. »Wie kann ich Ihnen helfen, hier effektiver zu werden?« Er war perplex. »Was meinen Sie damit?« fragte er erstaunt. Ich fuhr tapfer fort. »Wie kann ich Sie von dem Arbeitsdruck, unter dem Sie stehen, entlasten? Schließlich ist es meine Aufgabe, Ihnen Ihre Aufgabe zu erleichtern.« Ich lächelte ihn breit, aber nervös an und hoffte, er würde nicht zu dem Schluss kommen, dass ich verrückt geworden sei. Er sah mich mit einem Gesichtsausdruck an, den ich nie vergessen werde. Das war der wirkliche Beginn unserer Beziehung. Zunächst übertrug er mir nur Kleinigkeiten, bei denen gar nichts schiefgehen konnte, ein Memo tippen, einen Anruf für ihn erledigen. Nach 6 Wochen sagte er dann zu mir, »Sie kennen sich doch ziemlich gut mit Haftpflichtversicherungen aus. Wären Sie bereit, diese Sache zu übernehmen? Unsere Prämien sind einfach zu hoch.« Nun hatte er mich erstmals mit einer Aufgabe betraut, die für die Firma wichtig war. Es gelang mir, die jährlichen Prämien von 250.000 auf 198.000 Dollar zu drücken und ohne Strafgebühr vorzeitig aus unserem alten Vertrag auszusteigen, indem ich über einige Forderungen verhandelte, die nicht ordnungsgemäß reguliert worden waren. Das brachte eine weitere Einsparung von 13.000 Dollar. Als es dennoch einmal zu einer Unstimmigkeit zwischen uns kam, konnte ich ihm beweisen, dass er mir vertrauen konnte. Unser Streit verließ den Raum nicht, alles blieb unter uns. Ich merkte schnell, dass mein 90-Tage-Test sich auszahlte. Meine Beziehungen und mein Einfluss wuchsen dadurch, dass ich mich auf die mir möglichen Veränderungen in meinem beruflichen Umfeld konzentrierte. Heute herrscht zwischen meinem Chef und mir tiefes Vertrauen. Und ich habe das Gefühl, hier wirklich einen Beitrag zu leisten. Ich möchte Sie ermuntern, eingehend über dieses erste Geburtsgeschenk, den Raum zwischen Reiz und Reaktion, nachzudenken. Benutzen Sie es weise, um Ihre Freiheit zu vergrößern und weiter zu wachsen, zu lernen und Beiträge zu leisten. Vielleicht wird Ihre Reaktion sich schließlich so ausdehnen, dass die Reize immer stärker durch Ihre Reaktionen bestimmt werden. Dann werden Sie die Welt, in der Sie leben, wirklich selbst erschaffen. Der große amerikanische Philosoph und Psychologe William James lehrte, dass Veränderungen in unserem Denken zu Veränderungen in unserem Leben führen.